Zwischen 1945 und 1949 war das Adelshaus von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet worden. Damit steht ihm eine Entschädigung zu. So steht es im Ausgleichsleistungsgesetz. Was von sowjetischen Besatzern enteignet wurde, ist rechtsgültig. Aber was ist mit dem, was sonst auf DDR-Boden geblieben ist? Es sei denn, dass der ehemalige Kronprinz Wilhelm Prinz von Preußen dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hat. Denn dann wären alle Ansprüche hinfällig. Bisher wurden 4 Gutachten verfasst, die dem ehemaligen Kronprinzen mal mehr, mal weniger, mal gar keine Schuld zuschreiben. Wenn wir über Geschichte debattieren, stellen wir fest, dass uns die eigene Gegenwart fragwürdig geworden ist. Große Könige. Ganz große. Wirklich große Könige. Sterne am Firmament der Geschichtsschreibung. Legendäre Sterne. Supersterne. Super, super Sterne. Preußen. Im Kopf. Von Tom Peukert. Regie: Jörg Schlüter. Teil 2: Ganz große Könige. Herr Schurke! Der Schurke soll auf Buckel haben! Er ist ein Hundsgott! Soll ihm danken! Soll mir am Arsch lecken! Werd ihn kujonieren! Dass ihm die Knochen einzeln beim Leibe rausspringen! Schauen's, ja, wir haben hier ein extrem spannungsreiches biografisches Material. In allen überlieferten Zeugnissen eine Pendelbewegung im Seelischen, die sich selbst mit äußerst weit gefassten Vorstellungen von psychischer Gesundheit nicht begreifen lässt. Ein Mann, dessen, ich sage mal, schrille Liebe zum Militärischen stilprägend für die kommenden 200 Jahre wird. Friedrich Wilhelm I., genannt der Soldatenkönig. Nach allem, was wir wissen, ist Exerzieren seine absolute Lieblingsbeschäftigung. 1688 bis 1740. Von frühester Kindheit an. Er exerziert in der Kinderstube sich selbst und seine Aufseher. Linksum, Kehrtmarsch, im Gleichschritt. Präsentiert das Bajonett. Schenkt ihm ein Regiment Soldaten, als er Teenager ist. Wenn es nach ihm ginge, würde er die den ganzen Tag über den Kasernenhof scheuchen. Links, rechts, links, gleich Schritt, rechts, Stech, Schritt, rechts, Präsentier, rechts, Griff, Wendung im Glied, rechts, Schwenken links, der ganzen Formation. Ja, ja, ja, die Faszination links, des Automatismus. Der wirkliche Krieg, interessanterweise, spielt überhaupt keine Rolle. Er führt sein ganzes Leben lang keinen echten Krieg. Aber exerziert hat er sein ganzes Leben lang. Schießen! Mit Gott im Allerhöchsten stehe ich wohl. Man darf sicher sein, seinen ersten Orgasmus hat er bei einem besonders gelungenen Vorbeimarsch der Truppe erlebt. Und habe vom 20. Jahres meines Alters mein ganzes Vertrauen auf Gott feste gesetzt, den ich stets um gnädige Erhörung angerufen habe und hat auch mein Gebet beständigst erhöret und bin versichert durch die Gnade Jesu Christi. So, und nun kommen wir zur anderen Seite, zu der das Lebenspendel ausschlägt. Als König fördert er den Pietismus im Land, gegen alle Einwände seiner Ratgeber. Pietistische Geistliche sind die einzigen, bei denen er so etwas wie Nähe zulässt. Da legt er den Knüppel weg. Da kommt er nicht anmarschiert, sondern rutscht auf Knien herbei. Er zerfließt. Er winselt. auf wiederum ganz maßlose Weise. Alle grobe und innerliche Sünden, die ich begangen habe, sind mir von Herzen leid und bitte Gott, dass er sie mir vergeben würde, um Jesus Christi. Ich habe stets gearbeitet, mir zu bessern. Pietismus, ja, ich sag's mit eigenen Worten, ist der Geist der Depression in eine christliche Lehre gegossen. Ich bin nichts würdig. Es gibt nichts, worauf ich vor Gott beharren könnte. Absolut nichts. Habe stets gearbeitet, mir zu bessern und ein Gottseelenleben und Wandeln zu führen, so viel als ich als Mensch möglich gewesen, und werde mit Gottes Hilfe beharren bis an mein seliges Ende. Dazu verhelfe mir der Heilige Geist. Keine Identität, keine Welt, die ich mir geschaffen habe, kein eigenes Können, das ist alles nicht das geringste wert. Sie ahnen, worauf ich hinaus will? Mit meinem Lebenspendel? Einerseits absoluter Befehlshaber in einem staatlichen Marionettentheater und andererseits Exzesse eines religiös verbrämten Minderwertigkeitsgefühls. Bipolar nennen wir das heute. Mittlerweile behandelbar, damals Naturgewalt. Rätselhaft. Und in seinem Fall eben auch ein Schicksalsschlag für das ganze Land. Für alle preußischen Untertanen. Also sollen wir, wahrhaftige Christen, des Satanas Tempel verstören. Also ist das besser zu sagen, euer Werk des Satanas Tempel. Zu sagen, Mätressen, Operas, Komödien, Redutten, Balletts, Maskeraden zu unterdrücken und nicht zu dulden und nicht selber so ein gottloses Leben anzufangen. Aber jetzt kommt das eigentlich Interessante. Trotz oder... Ich neige dazu, gerade wegen dieser Bipolarität wird unter seiner Herrschaft eine bis dato unvorstellbare Akkumulation staatlicher Macht erreicht. Er macht Preußen groß. So steht es in den Geschichtsbüchern. Er hinterlässt eine riesige Armee, unglaublich präzise organisiert, eine Superarmee. Er hinterlässt eine phänomenal gut gefüllte Staatskasse, Millionen Taler in einem Land, dessen Wirtschaft ohnehin brummt. Die Historiker sprechen in diesem Fall gern von einem großen König. Einen ganz großen König. Einem super, super König. Ist gewiss ein recht Meisterstück, dass ich die Affären alles wieder so in eine gute Ordre und Verfassung gebracht und ihr auf eure Domänen nicht schuldig seid, eure Armee und Artillerie in solchem Stande, als eine mit Europa ist. Aber, ja, und das sage ich jetzt auf eigene Verantwortung, er hinterlässt auch ein bipolar gestörtes Land. Das ist die Prägung, das Erbe, von dem man sich nie wirklich befreit. Automatismus, Straffheit, Disziplin. Präsentiert das Bajonett! Das Leben als Exerziermarsch, Kreuz durchgedrückt, Augen geradeaus. Auf der anderen Seite ersetzen sie Gott durch Staat, wie das sein Sohn und Nachfolger macht. Und sie sind beim Staatspietismus. Anderer Name, gleicher Sinn. Vorm Staat bin ich nichts. Es gibt nichts, worauf ich vom Staat beharren könnte. Der Staat ist alles, ich bin niemand. Gleiche Melodie, andere Instrumentierung. Bitte sehr. Nach Ihnen. Danke. Danke. Gewählt 46. Etage, aufwärts. Also, um meinen Gedanken nochmal aufzugreifen. Der große König. Das wäre mein ideologischer Background, gewissermaßen rein stimmungsmäßig betrachtet. Friedrich II. 1712 bis 1786. Der große König, das verleiht unseren materiellen Erwägungen doch erstmal eine gewisse ideelle Tiefe. Genannt der Große. Ich meine, haben die Hohenzollern 1933 den Nazis Vorschub geleistet oder nicht? Da sehe ich in unserem juristischen Schauspiel vorn an der Bühnenrampe zwei nicht mehr ganz junge Männer, die 1933 hauptberuflich Söhne sind. Der Kronprinz und sein Bruder August Wilhelm. Die haben überhaupt keinen Boden mehr unter den Füßen. Die hängen seit 1918 in der Luft und wissen nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Sind sie historische Verlierer ohne jede Karriereaussicht? Oder sind sie nach wie vor deutsche Kaiser im Wartestand? Majestäten ins B oder nur noch was fürs Wachsfigurenkabinett? Wenn die jetzt ihre politische Gegenwart bedenken, 1933, dann sind die nur mit einer einzigen Frage beschäftigt. Ist da irgendwo in Deutschland noch jemand, der unseren Thron wieder aufstellen will? Der unseren Thron wieder aufstellt und einen von uns beiden darauf krabbeln lässt? Und jetzt kommt dieser politische Maulheld, dieser Österreicher, und sagt, ich werde die Monarchie wieder einführen in Deutschland, sagt er ihnen im vertraulichen Gespräch, lange vor der Machtübernahme. Eine faustdicke Lüge, wie man hinterher weiß. Aber diese nicht mehr ganz jungen Männer mit großen Träumen und geringem Einfluss glauben ihm, fallen auf ihn rein. Die sehen nicht den kommenden Diktator, der sein Volk versklavt und die Juden ermordet. Die sehen einen Vasallen, einen letzten Kaisertreuen, der vielleicht genug Power besitzt, ihre Träume wahrzumachen. Sie sehen das so, weil sie das so sehen wollen. Die lassen sich Traumsand in die Augen streuen, wie die Mehrzahl der Deutschen, mit Verlaub gesagt. Und dann kommt es zu unheilvollen Meinungsäußerungen, zu öffentlichem Geschwätz. Ich meine... Entschuldigung. Ja. Also Sie... 46. Also. Etage. Ach, Moment. Wir gehen erstmal in mein Büro. Bitte. Nach Ihnen. Und vorne links bitte dann. Ja. Nein, nein, nein. Die andere Tür. Ach so. So. Kommen Sie rein. Bitte nehmen Sie Platz. Kaffee? Gern. Ja, gerne. Was wollten Sie sagen? Ich glaube, Sie hatten sich eben ein bisschen entfernt von dem, worüber Sie eigentlich reden wollten. Ach. Helfen Sie mir mal auf die Sprünge, bitte. Der große König? Der große... Sie wollten eigentlich über Friedrich den Großen reden. In der Tat. Die ideelle Tiefe hinter den materiellen Ansprüchen. Ja, also richtig. Ja, was meine ich damit? Soweit ich das sehe, ist das etwas, auf das die Deutschen gar nicht stolz genug sein können. Gehen Sie mal nach Sanssouci. Irgendein x-beliebiger Tag. Gehen Sie in den Park, in eines der Schlösser. Da finden Sie Menschen von allen Kontinenten. Kaffee gut? Mhm. Danke. Und diese Menschen, die laufen mit strahlenden Augen rum. Denen ist klar, sie bewegen sich hier im Dunstkreis eines wirklich historischen Helden. Friedrich der Große. Kein durchgeknallter Märchenprinz, kein Romantiker auf dem Thron, kein egomaner Sonnenkönig, sondern ein Held, wie ihn die Geschichte nur äußerst selten hervorbringt. Ein Erbauer, ein Schöpfer, ein hochbegabter Staatsmann, genialer Organisator, Verwaltungsgenie, Feldherr natürlich auch und kein schlechter, aber eben auch ein geistiger Mensch. Ein Denker und Philosoph, der die Geschichte studiert hat und sie versteht. Wie Hitler. Bitte? Er gleicht darin Hitler in gewisser Weise. Was wollen Sie damit sagen? Was Sie eben aufgezählt haben. Erbauer eines Staatswesens, Diplomat, Organisator, Verwaltungsgenie, das trifft auf Hitler ebenfalls zu. Ein Mensch, der die Geschichte studiert hat und gern darüber redet, auch das. Ein Feldherr, kein Zweifel. Und auch ein Raubkrieger. Ja, was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Eine Anmerkung zur ideellen Tiefe. Also bitte nochmal, zum Mitschreiben. Friedrichs erste Amtshandlung ist ein Raubkrieg. Aha. Sofort nach dem Tod seines Vaters nimmt Friedrich den riesigen preußischen Staatsschatz und die Superarmee und fängt an, Krieg zu führen. Er raubt Schlesien von den Österreichern. 20 Jahre Krieg. Nur wegen Schlesien. Ja, kostet Preußen 10% seiner Bevölkerung. Gewisse Parallelen sind also... Also stopp mal, stopp jetzt. Worum geht's uns eigentlich? Warum sind wir hier? Ich suche gute Gründe für ein anwaltliches Engagement auf Klägerseite, falls es zu einer Klage kommt. Ich bekunde meine Neigung, in dieser Familie mehr als nur eine materielle Erbengemeinschaft zu sehen. Ich behaupte, es gibt gute Argumente dafür, die Kläger, die eventuellen Kläger, als ideelle Repräsentanten einer Kulturtradition zu betrachten, die Deutschland einzigartig macht. Und Sie kommen da an mit irgendwelchen Kurz- und Schnellschüssen, die sich komplett verheerend auf meine anwaltliche Strategie auswirken Moment, können. Die Kurz- und Schnellschüsse, wie Sie sagen, spiegeln die Meinung eines Teils der Historikerzunft wider. Der zeitgenössischen, wohlgemerkt. Nicht der Bismarckschen oder Wilhelminischen oder nationalsozialistischen. Ja, was nützt mir das? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Wer bezahlt Sie eigentlich? Sie? Ach. Ja, für ein Gutachten. Mhm. Ich darf aus unserem Vertrag zitieren, das keinerlei juristische oder politische Absichten verfolgt, sondern den aktuellen Stand der historischen Forschung in einer objektiv sachlichen Weise wiedergibt. Sie wissen doch, wie das gemeint ist. Meine Herren, bitte. Also, wie mein geschätzter Kollege eben sagte, handelt es sich bei der Wahrnehmung gewisser Ähnlichkeiten um Standpunkte eines Teils der Forschergemeinde. Ja. Selbstverständlich gibt es abweichende Meinungen. Selbstverständlich? Mein Vorschlag wäre, lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und probehalber beide Seiten zu Wort kommen. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen mit dem Konzept der ideellen Tiefe. Also, ich nehme übrigens gern noch einen Kaffee. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich mich verliebt habe. Ich nehme übrigens gern noch einen Kaffee. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall noch im Studium. Wahrscheinlich USA, die 2 Semester in Kalifornien. Da sitzt man dann da, far away from home, und kriegt so ein Buch in die Hände. Der berühmte Briefwechsel mit Voltaire. Und dann liest man das und denkt plötzlich, was für ein Mann. Was ist das nur für ein Mann? Ich zitiere mal aus dem Gedächtnis. Kleine Ungenauigkeiten, sehen Sie mir bitte nach. Zitat. Mein lieber Voltaire, ich werde Sie jetzt nicht mit Details langweilen, denn da ist nichts Verfeinertes an der Methode, mit der wir uns abschlachten. Das geschieht stets zu meinem großen Kummer. Und wenn ich die gehorsame Wut meiner Truppen dirigiere, so immer nur auf Kosten meiner Humanität, die unter dem notwendig Schlechten, von dem ich mich nicht zu befreien weiß, leidet. Zitat Ende. Er lenkt seine Armee, reitet tagsüber in der Schlacht vorne weg, genauso vom Tod bedroht wie der letzte seiner Soldaten. Und abends sitzt er in seinem Zelt und schreibt diese Briefe. Noch ein Zitat gefällig? So ist das mit den wechselseitigen Vorurteilen der Nationen. Einige Menschen von Genie vermögen sich davon freizumachen. Aber das gemeine Volk modert im Schlamm der Vorurteile dahin. Sein Teil ist das Irren. Adieu. Frederik. Oh, ein Mann, der männlicher war, als ich das damals ertragen konnte in Kalifornien. Das war eben so fantastisch wie real. Das war in meinem Kopf und in meinem Leib. Das summte und gärte, um auszuhalten. Frederik! Plötzlich hatte ich meine Berufung gefunden. In Kalifornien. Meinen Lebensplan. Meine Passion. Mit den ersten Kanonenschüssen wurde unser Krumpholz mit der Kanonenkugel durch den Kopf und den halben Kopf hinweggeschossen, welcher dicht neben mir stand. Und Boden, das Gehirn und Hirnschale von Krumpholzen in das Gesicht und das Gewehr von der Schulter in 1000 Stücke entzwei. So wie Menzel ihn gemalt hat. Der Kopf, das Gesicht. Diese raffinierte Mischung aus Zartheit und männlicher Kraft. Und da ist auch was Wildes. Ein Urwesen. Kein Mensch, sondern ein urtümliches Tier. Und trotzdem diese ungeheure Vergeistigung. Feinste Durchbildung der Gesichtszüge. Schleier von Melancholie über allem. Da wir nun auf die Wahlstätte kamen, so lag nicht einer, sondern drei bis vier aufeinander. Einige tot, welchen der Kopf hinweg. Einigen beide Beine kurz, die Arme vom Leibe. Summa, das Ganze erstaunend anzusehen war. Meine Doktorarbeit habe ich über das Verhältnis zum Vater unmittelbar nach der Hinrichtung von Kattes geschrieben. Habilitiert dann über die späte Versöhnung zwischen Vater und Sohn. Die Motive Friedrichs für diese Versöhnung. Wie rein, wie zwiespältig. Psychoanalyse und Geschichtsforschung. Damals universitär noch weitgehend unbeackert. Ich habe mich in sein Fühlen eingewühlt, jahrelang. In den Archiven, den Bibliotheken. Ich war in seinem Kopf, war in seinem Körper. Ganz tief. Sie denken, wenn Sie in eine stinknormale Universitätsbibliothek kommen und sehen da die Lesesäle, hunderte Tische mit lesenden Wissenschaftlern, die sitzen alle mucksmäuschenstill unter der Lampe und regen sich nicht. Dann denken Sie vielleicht, das sind nur Hirne. Angeschaltete Hirne. Ich sage Ihnen, aus eigener Erfahrung, Sie täuschen sich. Man kann da regungslos sitzen und lieben, begehren und in seinem Begehren erhört werden. Man kann rasen aus der Mitte des Leibes, ohne dass irgendein Zeichen nach draußen dringt. Ich habe vor mehr als 20 Jahren ein Standardwerk über Friedrich den Großen geschrieben. Pflichtlektüre für alle StudentInnen der neueren Geschichte, nach wie vor. Man hat mich oft wegen Friedrich ins Fernsehen geholt. Ich habe diverse internationale Forschungspreise gewonnen. Mit nichts anderem als Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Schurke soll auf Buckel haben. Er ist ein Hundspott. Sollen ihm sagen, soll mir am Arsch lecken. Ich werde ihn kujonieren, dass ihm die Knoche einzeln beim Leibe rausbringen. Augenblick. Reden wir über Väter und Söhne. Schloss und Schlüssel. Wenn die Dinge wirklich gut zusammenpassen. Der Vater, ein Soldatenkönig. Ein unermüdlicher Sammler von militärischem Gerät. Mhm. Kanonen, Gewehre, Säbel, Leiber. Hm. Dabei notorischer Kriegsverweigerer. Regiert wie ein Pazifist, dieser Soldatenkönig. Es hat den Anschein, als sei ihm das alles zu kostbar. Die Kanonen, die Gewehre, die Leiber, um sie sich auf den Schlachtfeldern kaputt machen zu lassen. Er ist nie kenntlich geworden als Menschenfreund. Aber Krieg hat er trotzdem nicht geführt. Hm. Ja, schauen's. Da ist natürlich auch noch eine andere Geschichte, die erzählt werden muss. Seine Liebe zum Geld. Die unendlich große, nie endende, absolut manische Liebe zum Geld. Mache die Domänen 50 bis 70.000 Taler jährlich. Was die Steinkohlenbergwerke von Wettin anlangt, bekomme ich jährlich 20.000 Taler. Vergessen Sie die klassischen Geizhälse und Geldsüchtigen der Literatur. Er übertrifft sie alle. Wenn ihr es recht examinieren lassen, muss es 10.000 Taler jährlich über die 20.000 Taler jährlich davon haben. Das ist gewiss. Als er heiratet, erwartet er mit fiebriger Ungeduld nicht etwa die Ankunft seiner Braut, sondern die vorherige Anlieferung des Brautschatzes. Revenus von 40.000 Taler gewiss zu machen ist, wohl nicht mehr. Was die Franzosen betrifft, muss von denen 44.000 Taler Pensionen, die ich aus der Finanzkasse gebe, jährlich mit gutem Gewissen 22.000 Taler retranchieren. So. 40.000 Goldmünzen, wie es heißt, umfasst der Brautschatz. Mit denen zieht er sich in den Schlosskeller zurück, tagelang, zählt, zählt und stapelt, zählt und lässt es funkeln im Fackellicht. Er bittet seine wenigen engen Vertrauten in den Keller, damit sie mit ihm gemeinsam die ungeheure Freude teilen. Die spätere Verbringung der Braut ins heimatliche Schloss ist dann eher ein lästiges Übel. Die Soldaten und das Geld. Wir kommen zu Schlüssel und Schloss. Man glaubt, die wesentlichen Fakten zu kennen. Der tyrannische Vater, der gepeinigte Sohn. Lassen erschießen den Holzfatt! Werd ihn kujonieren. Um seinem Vater zu entfliehen, plant der Kronprinz die Flucht. Gemeinsam mit Hans Hermann von Katte. Der König lässt den Sohn verhaften und zum Tode verurteilen. Entscheidet im letzten Moment auf Begnadigung. Katte, der engste Freund, wird vor den Augen des Kronprinzen erschossen. Die bekannte Seite der Medaille. Geschichtsschreibung ist ein plastischer Gegenstand. Schlüssel und Schloss. Ich werd's euch schon zeigen! Ich werd's euch noch beibringen! Der alte Tyrann hinterlässt seinem Sohn einen gewaltigen Staatsschatz. Und die gefährlichste Armee Europas. In 2 Jahrzehnten zusammengerafft. Nie angetastet, nur gehütet. Mhm. Gehütet und geliebt. Der Sohn trauert ein paar Wochen um seinen Vater. Pro forma. Dann fängt er den heißesten Krieg der Neuzeit an. Er zieht los mit seiner Superarmee und den überquellenden Kriegskassen und raubt den mächtigen Habsburgern Schlesien. Auf den Schlachtfeldern schmelzen die Millionen Goldstücke dahin. Wie Schnee in der Frühlingssonne. In allergrößter Geschwindigkeit werden die vom Vater gesammelten Leiber zermalmt. Ihr verfluchten Kerls! Wollt ihr denn ewig leben? Alles wird verprasst. Was der Vater zusammenrafft, verschleudert der Sohn. Der eine hortet, der andere spielt Wabonk. Schloss und Schlüssel. Aber der Sohn hat Erfolg. Das ist das Entscheidende für die Nachwelt. Die Bank verliert. Preußen vergrößert sich. Gewinnt am Ende so viele Schlachten, dass es in Europa bald als Raubtier unter anderen Raubtieren akzeptiert wird. Eine Erfolgsgeschichte. Ein Mythos. Ein Modellstaat. Schloss und Schlüssel. 2 hochbegabte Borderliner machen Preußen groß und mächtig. Mhm. Jeder für sich allein wäre möglicherweise als dubiose Figur in die Geschichte eingegangen. Der tyrannische Raffke. Und der eiskalte Verschwender. Ihr verfluchten Kerls, wollt ihr denn ewig leben? Aber, ja, es hat ja zusammengepasst. Schloss und Schlüssel. Am Ende gehen sie als erfolgreiches Duo in die Geschichte ein. Misogyn sind beide gewesen, aber sowas von. Ich sag nur Tabakskollegium. Ich sage nur Tafelrunde in Sanssouci. Können Sie sich ja mal die einschlägigen Darstellungen anschauen. Herrenrunden ohne Wenn und Aber. Da finden Sie nicht eine einzige Frau. Frauen werden nicht mal als Dekoration geduldet, als zivilisierendes Element. Ein derartiges Bedürfnis besteht bei den Herren einfach nicht. 100% Männlichkeit. Das Attribut toxisch erspare ich mir jetzt mal. Denken Sie sich einfach dazu. Wie vermeidet man jede Form weiblichen Widerspruchs? Das ist ganz easy. Die Frauen bleiben draußen, kommen überhaupt nicht vor, sind einfach nicht anwesend. Das wird dann jahrhundertelang als geschichtliches Vorbild hochgejazzt, als Modell, als Musterstaat. Was ist denn das für eine Geschichtsschreibung? Was für eine Geschichtsschreibung ist das? Hä? Ich frage Sie. Ich frage Sie. Ja. Naja. Ja. Ja, ja. Naja, ja. Naja. Chacun son plaisir. Chacun son plaisir. Preußen im Kopf von Tom Peukert. Teil 2 von 4. Historikerin Sten Bielenenk. Historiker André Kaczmarczyk. Auftraggeber Silvester Groth. Psychoanalytikerin Stefanie Dvorak. In weiteren Rollen Hüseyin Michael Cirpici, Martin Engler, Silke Linderhaus, Lou Strenger, Viktoria Trautmannsdorf und viele andere. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Felix Eichert. Regie und Dramaturgie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.